8. In wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Steinkamm. Wir bitten die Fahrgäste, auf der linken Seite auszusteigen. Nächster Halt Bahnhof Steinkamm. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung links aus.